Sie hören jetzt den zweiten Teil eines Vortrags zum Thema Rassismus, das konsequente Nationalgefühl, der im Juni im Amalienkhaus gehalten wurde. Dass es wertvolle und weniger wertvolle Leute gibt, also wertvolle und minderwertige, das darf man zwar so nicht sagen, das gehört ja nicht, aber das ist in gewisser Weise ist das ein Faktum. Auch allgemein bekannt. Ich erinnere wieder an die allseits geläufigen Beispiele. Das eine kommt in dem Zitat von Riedel vor. Das kennt man ja. Die Unzufriedenheit der Politik, genauer gesagt, die Unzufriedenheit der Bevölkerungspolitik mit der Kinderproduktion, die das Durchschnittspaar kriegt 1,4 Kinder und damit ist nicht einmal die normale Reproduktion gesichert. Und das gilt ganz ohne Rassenkunde als Problem. Das war, wie diese Debatten ein bisschen aufgekommen sind, da hat es ganz kurz so Fragen gegeben, ob uns das nicht an den Nationalsozialismus erinnert oder an die Aktionsanwalten zum Beispiel. Ja, ist aber, hat sie völlig erledigt, das ist ein anerkanntes Politikfeld, Bevölkerungspolitik, das ist eine anerkannte Sache. Es wird ständig herumgedoktert. Es gibt in x Varianten Kindergeld, Karenzgeld, einkommensabhängig, einkommensunabhängig. Jetzt sind es bekanntlich auf die Kindergärten und Kinderkrippen gekommen, was mir als Laie auch ein bisschen komisch vorkommt, weil wenn Leute unbedingt Kinder haben wollen und die dann sofort abgeben sollen, wo soll denn da wieder der Witz sein? Ich dachte, wenn man Kinder haben will, mir ist das Bedürfnis eher fremd, aber gut schon. Aber es gibt ja Leute, aber dass man denen das gesellschaftlich Erwünschte so hinknallt, dass man sagt, sie sollen schon Kinder kriegen und dann werden sie gleich wieder weggeben, weil Mami muss ja arbeiten und Papi sowieso. Ja. Aber gut, das ist jetzt das Leitbild. Die sollen halt die Gebärmaschine anwerfen und dann wieder hacken gehen. Und das tun sie nicht. Das sind die Wertvollen, von denen gibt es zu wenig. Und dann gibt es die Minderwertigen, von denen gibt es zu viel, die werden abgeschoben. Auch das ist gängige Praxis. Das passiert jeden Tag. Jeden Tag werden irgendwelche Leute ausgehaut. Und ein Thema wird es in der Regel dann, das haben wir hier schon mal kurz angerissen, das sind dann immer die voll integrierten Familien, wo die Kinder schon im Trachtenverein sind und da kann dann das Dorf nicht anders und sagt, also die sollen unbedingt da bleiben, denn die sind so gut integriert, dann ist das ein Thema. Ansonsten passiert beides nebeneinander. Das Bedürfnis nach mehr Lebendgeburten hier und die Abschieberei. Und da sagt der Riedel, die sollen doch die Einwanderungsgesetze liberalisieren, wenn sie schon so große Angst vor dem Geburtenrückgang plagt. Aber daran hindert sie das rassistische Vorurteil, das sie natürlich nicht haben wollen. Das ist schlecht formuliert, wenn der Streit ist, dass sie nicht haben wollen, wenn der, dass sie verleugnen, indem sie sich nicht bekennen wollen. Das ist ja wieder die Frage, kann man sagen, ist das mit Vorurteil richtig gefasst? Weil der Witz scheint doch der zu sein, dass die Bevölkerungspolitik vermutlich auch ohne den Weizsäcker studiert zu haben, das genauso sieht, wie der das beschreibt. Na, wenn jemand hier geboren wird, wenn jemand hier aufwächst, wenn er hier in die Schule geht und so, dann ist das der Normalfall, dass er dann ein österreichischer Patriot ist, dann ist er dafür. Dann kriegt er. Und so ist es doch wohl, davon gehen die aus, dann kriegt er die erwünschte Stellung zur Nation quasi automatisch mit. Er ist dann ein Wiesiger, ein Eingeborener, ein Patriot der Österreicher. Er sieht sich so. Ja, und die Ausländer sind in dem Sinn die zweitbeste Lösung. Bei denen wird unterstellt, dass sie zwar auch Patrioten sind, aber blöderweise die Falschen und zu Österreich ein bloß berechnendes Verhältnis haben. Hier ihren Vorteil suchen, weswegen ja immer schwer darauf geachtet werden muss, ob sie uns ausnutzen oder ob sie uns was nutzen. Und auch hier wieder, ne, da ist völlig klar, die ganze Debatte über, es werden zu wenig hier geboren, die sollten mehr werden, es sind andererseits zu viele da, die müssen ausgewiesen werden, da ist ein Urteil, sage ich, ein Urteil über die Brauchbarkeit verschiedener Menschensorten ist da unterwegs. Und das ist auch wieder mit Vorurteil so schlecht gefasst. Es ist kein Vorurteil, wenn der Staat hergeht und sagt, er will eine bedingungslos verlässliche Mannschaft haben und der natürliche, von mir aus, Weg, sowas aufzubauen, der bestimmt in der Förderung der Gebieten hatte. Das ist der Standpunkt. Die anderen mögen zwar auch arbeiten können und in dem Sinn brauchbar sein, wie nur was, sie sind aber halt national nicht so sicher eingefärbt, wie wir das gern hätten. Sie verstehen sich nicht mit der gleichen Selbstverständlichkeit als Österreicher, sie sehen sich nicht als Teil, das ist aber das eine Variante von Kollektivismus, sie sehen sich nicht bombenfest als Teil einer Schicksalsgemeinschaft, als Teil des Kollektivs, wo Arsch klar ist, man gehört dazu und auch alle Kritik und alle Hoffnungen und alle Einwände gehen quasi automatisch oder eben naturgegeben, nur so, dass man sich ein besseres Kollektiv vorstellt, dass man, wenn einem was nicht passt, zum Ergebnis kommt, in Österreich gäbe es noch viel zu verbessern. Aber die Zugehörigkeit selber, die ist bombenfest, die ist sicher. Und das ist bei Ausländern nicht so. Und deswegen ist Einwanderung immer nur die zweitbeste Lösung. Von dem ist hier die Rede. Und da ist die Vorstellung, das ist alles grundlos. Das ist richtige Themenverfehlung. Und das ist auch ein bisschen die Pointe bei dem letzten längeren Zitat. Das ist von einer. Das war eines der vielen linken Vereinigungsprojekte namens Superlinke, die haben da antirassistischen Arbeitskreise oder sowas betrieben oder betreiben, den Hochhammer-Vorschlag veröffentlicht gegen Rassismus ohne Wenn und Aber, und da erklären sie kategorisch die Unterscheidung in uns und die anderen für gegenstandslos. Das ist einerseits mühelos zu machen, da haben sie schon recht, klar. In dem Sinn ist die Vorstellung, die Österreicher hätten alle was gemeinsam, ein wenig haltlos. Das Gemeinsame, was tatsächlich vorhanden ist, das ist eben keine Eigenschaft oder Vorliebe für bestimmte Küche oder was auch immer, sondern das, was sie gemeinsam haben, das ist die Regierung, das ist das, was über ihnen ist. Das ist das Gewaltmonopol, das die Leute als Kollektiv zusammenfasst und funktionalisiert. Und insofern ist es einerseits eine leichte Übung zu entdecken, dass die keine sonstigen Gemeinsamkeiten haben, das kann ich nicht vergessen. Das ist so ein komischer, das ist der Beginn des letzten Absatzes. In einem Aspekt scheint die Unterscheidung zwischen dem Wir und dem Sie tatsächlich real geworden zu sein. Das ist die Staatsbürgerschaft, die man besitzt oder nicht besitzt, aber folgt aus der gleichen Staatsbürgerschaft tatsächlich gemeinsam, ist keineswegs Staatsbürgerschaft, ist ein bloß formaler rechtlicher Status. Das ist das sein bloßer formaler rechtlicher Status, das ist eine Riesenverharmlosung oder das ist eine Riesengeringschätzung, das als ein bloß abzutun, das entscheidet ja unter Umständen schon. Oder was heißt unter Umständen? Das ist entscheidend für die Existenzberechtigung hier oder nicht, ob man diesen bloßen Status hat. Zum anderen, ja, aus der Staatsbürgerschaft folgt keine sonstige Gemeinsamkeit, da haben Sie schon recht, aber einen haben Sie dann, glaube ich, schon ein bisschen übersehen oder das schätzen Sie ein wenig zu gering ein. Da schließen Sie vielleicht von sich auf andere, weil der Witz, also ich lese die Aufzählung nochmal vor, heterosexuell, schwul, lesbisch, Atheistin, Buddhistin, Christ oder was denn? Vegetarier, Schnitzelesser, Muttersprache, Deutsch, Chinesisch, Türkisch, ja gut, ja, das ist halt ein bisschen das Wickeln drüber. Da haben Sie recht, diese Gemeinsamkeit, wenn man an den Österreicher nicht finden. Aber ein Ding ist ihm bei der Aufzählung schon entgangen, und das ist genau das, worauf es ankommt. Das ist nämlich der Patriotismus. Es mag ja sein, dass die Österreicher verschiedene Geschmäcker haben, was das Essen betrifft, und verschiedene Religionen und die sexuelle Orientierung und. Aber eines muss man sagen, kriegt der österreichische Staat schon hin, dass die Stammbelegschaft zumindest oder der überwiegende Teil und auf Zehntelprozent kommt es da wirklich nicht an, dass die Belegschaft hier in diesem Staat als seinen Staat begreift, dass die Leute wir sagen, wenn sie von Österreich reden. Das ist eine substanziell wirksame Gemeinsamkeit völlig jenseits von so Scherzen wie Religion, Sprache und sonstigen Gewohnheiten. Das kriegt der Staat hin, und das muss er auch hinkriegen, wenn er funktionieren will. Und da tun sich diese Kritiker des Rassismus, da tun sie es sich ein bisschen leicht, oder da machen sie es leicht, indem sie das alles zu einem riesen Scheinproblem erklären. Es gibt kein Wir, es gibt kein Sie. Nein, da täuschen sie sich ein bisschen. Kommen wir noch zwei Beispiele zur abschließenden Wiederholung. Wenn man im Jahr 1938 österreichischer Staatsbürger war, ist man durch den Einmarsch zum Deutschen gemacht worden. Bekanntlicher Beispiel gelungener Integration eines ganzen Volkes. 1945 haben die meisten früheren Österreicher die Metamorphose wieder retour gemacht. So wie ich das formuliert habe, wollte ich die nackten Tatsachen wiedergeben. Es gibt den österreichischen Staat, die Bürger sind österreichische Staatsbürger. Der Staat wird das Opfer einer, naja, freundlichen, feindlichen, auf alle Fälle einer Übernahme. Die Bürger werden eingemeindet und sind ab jetzt Deutsche. Wenn einer sagt, zwischen 38 und 45, wenn einer hergeht und sagt, ich habe einen Wunsch, mein Wunsch ist, es soll wieder einen österreichischen Staat geben und dann möchte ich dessen Bürger sein, dann tragt er einen Wunsch vor. Wenn er zwischen 38 und 45 sagt, ich bin Österreicher, dann ist das sachlich gesehen ein Irrtum und ideologisch ein wenig eine rassistische Vorstellung im Sinne der heutigen Argumente. Da würde er nämlich behaupten, es existiert quasi das Österreichertum an ihm, in ihm, irgendwie als Person wäre er Österreicher. Und deswegen hätte er nicht nur den Wunsch nach einem österreichischen Staat, sondern er hätte Recht drauf, weil er ja als Österreicher quasi in Deutschland unter Fremdherrschaft lebt. Und den Unterschied soll es gehen. Nicht? Was ist die nationale Identität? Ist das etwas, was an einem exekutiert wird? Ist das etwas, was man hineingedrückt, auferlegt kriegt, was an einem vollstreckt wird? Oder ist es ja, irgendeine Eigenschaft, ein Wesenszug, ein Charaktermerkmal, ist man, wenn man blond, blauäugig, bla bla bla, Blut oder Kultur, wenn man auf Mozart steht und nicht auf Goethe oder so ähnlich, etc. etc. Aber genau das ist der Punkt, die Vorstellung, dass es jenseits der tatsächlichen Vereinnahmung der Geburt, hier jenseits der Benutzung, jenseits der Zusammenfassung durch den Staat, die Menschensorte gibt und dass es die Staaten deswegen gibt, weil es die Menschensorten gibt. Das ist eine Verdrehung der Tatsachen. Aber diese Tatsachenverdrehung muss ein erfolgreicher Staat hinkriegen. Wenn Sie die Leute so selber so sehen, dann ist er ein wesentliches Ding geleistet. Dasselbe nochmal an einem anderen Beispiel. Auch in kritischer Absicht ist wird der Scheiß nicht besser. Nicht? Wenn man sagt, man ist als heutiger wie jetzt, als heutiger Österreicher oder Deutscher, irgendwie speziell verwickelt, betroffen, verantwortlich vom Dritten Reich und von der Judenvernichtung speziell. Auch da macht man die Vorstellung mit, dass man durch die Geschichte ein Erbe erworben, was macht man mit einem Erbe, das kriegt man eben. Ist ja wurscht, also man hat sich ein Erbe eingefangen, sagen wir mal so. Auch hier wurscht, kein Verdienst und das kann man nicht kritisieren, das kann man nicht befürworten, das ist einfach so. Der tatsächliche Sachverhalt ist wieder ein anderer. Okay, Deutschland und Österreich gehen erstens Wert drauf, sich von den Riesenverbrechen des Dritten Reichs zu distanzieren. Die betreiben das als ihre Selbstdarstellung und behaupten, sie hätten das von der Geschichte als ihre Verantwortung übernommen. Und als ordentlicher heutiger Bürger müsste man das genauso sehen. Hier nochmal der Unterschied. Das eine ist, dass ich sage, okay, ich merke als heutiger Mensch, ich soll mir eine Verantwortung einbilden für Sachen, wo ich nicht dabei war, die ich nicht befürwortet, wo ich nichts damit zu tun habe und wo ich, wenn ich der Verantwortung gerecht werden will, eigentlich auch nicht weiß, was ich tun soll. Wer die Fiktion mitmacht, wer sagt, ja, als Österreicher, als Deutscher bin ich auf alle Fälle anders determiniert in Sachen Auschwitz als ein Franzose, weil die hängen nicht mit drinnen, ich hänge schon mit drin. Da macht man wieder die Vorstellung der Determination mit. Und im Sinne des anfänglichen Wissenschaftszitats würde ich eher einen weiteren Rassismusbegriff in diesem Sinn vorschlagen, dass der Witz ist nicht das Blut oder das Erbe oder die Ideologie. Der Witz ist die Vorstellung der Determination selber. Das, was der Staat einem abverlangt, das, was man tun soll, wo man vereinnahmt wird, das soll man sich als eigene Bestimmung einbilden. Ist um nichts besser, wenn es kritisch daherkommt und sagt, ja, ich weiß schon, als Österreicher, als Deutscher bin ich da an Auschwitz ganz anders beteiligt als, sagen wir mal, an der Ausrottung der Indianer oder ihr hört jetzt was nicht. Weil das ist mein Volk, das da unterwegs war, da gehöre ich dazu und deswegen bin ich in einem sehr ideellen Sinn und was das konkret heißt, ist ziemlich wurscht, aber deswegen bin ich in diesem ideellen Sinn auf alle Fälle beteiligt oder jedenfalls anbeteiligt als ein Angehöriger einer anderen Nation. Aber das ist generell und zum Schluss nochmal unterstreichend der Witz dessen, was Rassismus ausmacht, das, was mit Leuten gemacht wird, vielleicht auch die Feindschaft, die an ihnen vollstreckt wird, das, wofür sie benutzt werden, das sollen sie sich als ihre Bestimmung, als ihre Determination, als ihre Eigenschaft einbilden. Deswegen können sie mitmachen. Ich bin im Wesentlichen durch, an alles, das, was im Material steht oder ohne Material, nur genauer verfolgen und ausführen. Vielleicht nochmal ein kleiner Zusatz, auch wieder ein allgemein bekanntes Beispiel über die wertvollen und die minderwertigen, die man so nicht benennen darf. Wenn es in Nordafrika die Unruhen gibt und das mehr oder weniger eskaliert in Libyen bis zum Bürgerkrieg, dann werden bekanntlich von den europäischen Staaten die eigenen Bürger ausgeflogen, heimgeholt. Da betreibt der Staat sogar einen gewissen Aufwand, stationiert ein Flugzeug auf Malta, schickt ein paar Leute hin, die sollen die alle zusammenfahren. und dann werden sie ausgeflogen. Wenn aus derselben Gegend andere Leute versuchen, übers Mittelmeer zu kommen, dann wird das inzwischen geradezu militärisch abgeschirmt. Da sterben wir pro Jahr ein paar Tausend. Also die Wertvollen werden heimgeholt und die Wertlosen, die müssen schauen, wo sie bleiben. Und das darf man aber so nicht benennen. Ne? Vorsicht, nicht so daherreden. Ne? Das darf man nicht behandeln, das ist gegessen. Und auch das gilt natürlich nicht als Rassismus, weil das ist doch einfach so. Das ist quasi der natürliche Gang der Dinge, dass jeder Staat seine Leute rausholt und die anderen müssen schamlos bleiben. Ja, und genau so war die Sklaverei, als es sie gegeben hat, den damaligen Zeitgenossen auch plausibel. Das ist doch so, oder? Was ist denn eigentlich der Witz an diesem Vorurteilsvorwurf? Du bist ja schon ein paar Mal drauf eingegangen. Da geht es doch darum, dass man sagt, das ist ein Urteil, das nicht aufgrund von wissenschaftlichen Überlegungen zustande kommt, sondern was man einfach so übernimmt, ohne weiter darüber nachzudenken. Das ist doch die Behauptung, das sei ein Vorurteil. Ne? Und damit wird ja eigentlich gesagt, die hohe Politik hätte eigentlich die Aufgabe, nach wissenschaftlichen Vorgehen ihre Politik zu machen, ist ein großes Kompliment über die Politik eigentlich. Ne? Wenn dann gesagt wird, sie kommt diesem hohen wissenschaftlichen Auftrag nicht entgegen, sondern tut sich an irgendwelchen überkommenen Vorurteilen bedienen. Also wie kommt man auf die Idee der Politik, Urteile im Sinn von wissenschaftliche Urteile zu unterstellen als Motiv ihres Handelns? Ja, der Punkt bei dem Vorwurf Vorurteil ist halt nicht, dass dem unterstellt wird, die müssen wissenschaftliche Urteile abliefern. Es wird gesagt, die beurteilen auch gar nicht, ob die Ausländer nützlich sind, sondern es liegt nur an dem Vorurteil. In dem Fall, wo der Riedl schreibt, nicht? Das sind Vorurteile. Der sagt positiv sinngemäß, aber das sind doch alle Menschen. Nicht? Und wenn es zu wenig Einheimische gibt, dann lassen wir halt welche rein. Der plädiert sozusagen für die Gleichheit oder zumindest für die gleiche Nutzungsmöglichkeit der Leute und sagt, angesichts dessen kommt mir das grundlos vor. Nicht? Das ist ein Argument, die einen, die wollen kommen, die dürfen nicht. Dabei wird es doch das Bevölkerungsproblem lösen. Jeder offenbar den Anspruch an die eigenen nicht, an die sogenannten oder an die wirklichen heute leider. Ne? Das war doch einmal der Witz von dieser Bemerkung vom Klima, der gesagt hat, die Österreicher haben sich um 1 Million vermehrt, aber nicht durch die Kraft österreichischer Länder, sondern durch Zuwanderung vom Balkan. Und das ist ein Skandal gehandhabt worden. Wie kann jemand sowas sagen? Ja, ich kann mich schon erinnern, aber der Skandal war, oder das ist das immer wieder, dass die Politik bei der Familienförderung versagt. So habe ich das in Erinnerung, weil es mag ja sein, dass die Belegschaft hier aufgestockt wurde, aber das ist der falsche Weg. Und darüber gibt es nach wie vor keinen Streit. Da herrscht Konsens, alle diese Debatten über, wie kriegt man die Österreicherin dazu, dass sie mehr als die Ausländer führen. Du musst das immer so auf die Frauen beziehen. Die wollen doch nicht alleinerziehende Mütter mit 6 Kindern, die von der Sozialhilfe leben. Die Schussfreudigkeit ist genauso gefragt. Interessant ist, dass bei dieser ganzen Debatte, soll man da jetzt mehr Ausländer zu uns reinlassen oder nicht? Die sagen, man soll nicht, das sind so die Abteilung, die passen nicht zu uns, die schaffen uns und so. Aber jetzt sozusagen diese freundlichere Abteilung, mit der da das Beispiel steht, Einwanderungsgesetze liberalisieren, Und zwar, das ist jetzt eigentlich egal, ob von grün bis links oder sonst was, die haben da immer ein Argument, von dem aus sie sagen, man soll sie reinlassen. Nämlich, sie schaden uns nicht, sondern sie nützen uns. Und noch nie habe ich von denen gehört, lassen wir es da rein, das nützt denen. Das wäre für die gut, wenn man es da lässt. Und insofern sind da jetzt sozusagen diejenigen, die sagen, sie würden keine Unterschiede zwischen den Leuten gelten lassen, das sind unzulässige Vorurteile, die bringen doch genau an denen das Urteil an, man soll sie reinlassen, weil sie, nicht weil es ihnen nützt, weil es uns nützt, damit ist auch wieder unterstellt, dass es ein Kollektiv gibt, das die ja gut finden, weil sonst sage ich nicht uns, weil wenn uns die NSDAP ist, findet man das ja nicht gut. Ne? Und da ist jetzt selbst bei der freundlichen, in Anführungsstrichen, Abteilung immer unterstellt, dass die einem nationalen Kollektiv einen Dienst erweisen müssen. Die anderen streiten es, ob die den Dienst erweisen oder nicht, aber die Stellung ist auf jeden Fall von denen verlangt. Standpunkt, den du gerade verlierst, den gibt es, ja, den gibt es, dass Leute kritischer herkommen und für das Reinlassen plädieren, mit dem Argument, dass das doch aber einen Nutzen für uns hat, also bringt es uns rein, explizit. Ich habe jetzt diesen ganzen Absatz hier, ob der unter Rassismuskritik steht, von der Superlinken, aber in die Ecke nicht getan. Nein, der nicht, das soll jetzt nicht machen. Weil die sagen, und das wäre vielleicht nochmal eine Ergänzung wert, sie treffen ja, wie du gesagt hast, durchaus, sie treffen ja was, wenn sie auf diese fiktive Herstellung einer Unterscheidung zwischen wir und ihr gehen und darauf hinweisen, das Ganze sei nur ein bloß formaler rechtlicher Status. Dass du gesagt hast, ist eine gewisse Verharmlosung. Und das meine ich, das kommt bei diesem Standpunkt daher, weil sie sagen, und das konzentriert sich hier in den Begriff Menschenrechte, dass sie sagen, sie haben eine so ganz prinzipiell unendlich gute Meinung von dem, was in ihrem Laden passiert. Freiheit. Dass es Warenproduktion gibt. Da fangen Sie gleich mit an, was den Waren erlaubt, der geboten ist und dem Geld sowieso. Das ist ja eine einzige affirmative Haltung zu sagen. Das ist doch eh alles klasse. Und den anderen Leuten das vorzuenthalten, nur weil sie nicht den Pass haben, sagt, das ist eine Gemeinheit. Die sollen alle die Freiheit haben, sich hier einen Arbeitsplatz suchen zu dürfen. Die sollen an den Menschenrechten quasi, für die sollen auch die Menschenrechte gelten, sprich, die sollen frei sein dürfen, dürfen mit ihrem Eigentum machen können, was sie wollen. Also alles das, was hier eigentlich den Laden ausmacht, als ein kapitalistischer Laden basiert auf Grundeigentum, auf dessen Grundlage überhaupt sowas wie die Warenproduktion, die sie ja so toll finden, zustande kommen, sagen sie, das den anderen vorzuenthalten, ist eine Gemeinheit. Und von dieser affirmativen Haltung zum kapitalistischen Getriebe aus, werden sie tatsächlich zu Kritikern der Staatsgrenze und sagen, die muss man doch eigentlich aufmachen. Na, die denken, dieses Diskriminierungsverbot, das ja aus dem Völkerrecht kommt, ja, die sagen, ja, das ist eine einzige Sachfremde, Diskriminierung, das ist Gewalt und das ist nicht. Also als Anhängerschaft zur freien Konkurrenz werden sie Kritiker des Rassismus des Staates. Genau. Ja, aber das Nervige an der Stelle ist, ich halte es eher für eine Art von Ignoranz, oder ich will nicht sagen, dummstehen, aber quasi. Ich will auch das vielleicht ergänzen, dann passt es vielleicht, kommen wir dann darüber zusammen. Wo du sagst, es ist so harmlos. Das ist also die harmlos, sagst du ja deswegen sehr zu Recht, weil du sagst, die Wahrheit der Trennung ist gar nicht nur einfach ein Formalismus, sondern es ist auch wirklich ein Gewaltakt, wo ein Staat sagt, das sind meine und die befindliche Prinzip ich, und dem gebe ich vor, was sie zu tun und zu lassen haben, zumindest im Sinne von dem gebe ich den Rahmen ihres Handelns gemäß meiner Interessenlage, was tut den Leib vor. Das meinst du, ist die harte Wahrheit von dem, was vorgegeben wird per Gewalt. Das sehen die aber sogar gar nicht. Deswegen ist aber bei denen auch nur so ein formaler Akt, weil sie sagen, das, was da kommandiert wird von dem Staat, ist überhaupt nichts, wo man Kommando oder Herrschaft zu sagen müsste. Ja. Ich sage, der Unterschied ist zwischen mir und sie, das ist alles fiktiv. Das, was hier abspielt, das ist doch das ganz normale Leben. Das ist doch das normale Leben. So sehen wir das. Können hier keinen Grund entdecken, andere fernhalten zu wollen oder so, die auch Menschen sind. Die Gewalt kommt ja bei denen erst ins Spiel, wenn einer nicht mitmachen soll. Ja. Die mitmachen können, da ist gar keine Gewalt im Spiel. Das Inländer da sind, etwas positiv ist. Ja, freilich. Ja. Das ist quasi die Normalität und da werden welche aus unsachlichen Gründen davon ausgeschlossen. Das ist nicht kritisch, das ist fremd oder das ist ignorant, das ist ein absichtlich oder mehr oder weniger durchkonzipiertes Nicht-Da-Haben-Wollen von Feinsfrauen Gründen. Man kann es auch noch in die Richtung weiter eskalieren lassen, das meinen die nicht, aber das ist inkludiert, wenn ich sage, die werden ausgeschlossen, dass Österreicher sind, als Vorwurf, und zwar unberechtigterweise ausgeschlossen, weil sie hier dann, die passen nicht dazu. Dann unterstellen die, wo wir gesagt haben, erst einmal Österreich ist super, und das heißt umgekehrt, das sagen die nicht, und das würden sie auch nicht meinen, aber da drinnen wäre das eigentlich jede Möglichkeit dafür offen zu sagen, wenn ein Österreicher schon Pass hat, ist dann scheißegal, ob er mit vier Kindern in einer Einzimmerwohnung wo 5 Euro für die Stunde kriegt oder gar nichts oder sonst was. Weil eigentlich ist ein Österreicher sei sozusagen per se irgendein Wert, ne? Von dem der Mensch lebt, ne? Von dem werden ausgeschlossen. Und du gesagt hast, Gewalt kommt bei denen nur so vor, die dürfen nicht mitmachen. Die da mitmachen und sie Österreicher nennen, dass die per Gewalt in einer Gesellschaft leben, wo dem einen per Gewalt das Eigentum zugerechnet wird, mit dem es die anderen benutzen können, das kommt da alles nicht mehr vor. Parallel dazu kann man sagen, bei dem Beispiel, was du brauchst, dass die Kritiker des Nationalsozialismus entdecken den Rassismus. Der Nazi ist ja immer an der Beschreibung des Juden, aber nie an der Beschreibung des Aries. Ja. Dabei kennt man, wenn man in Mein Kampf alle Stellen über Juden rausstreicht und die über Arier mal ernst nimmt, ja. Da steht nicht drin, du Arier, du bist der Beste, der Größte und wir lassen es uns gut gehen, sondern da steht drin, alle, von denen ich sage, sie sind Arier, die haben ab jetzt vom Staat auf folgenden Auftrag, nämlich sich selbst bis zum Letzten dafür aufzuopfern, dass Deutschland wieder Weltmacht wird. Und an den Kriterien misse an jeden, den ich Arier nenne, und so gehe ich mit denen um. Die, die mitmachen, haben wenig zum Lachen, aber ganz viel Arbeit und Opfer, und wehe, wenn sich einer verweigert, der wird fertig gemacht. Das ist sozusagen der Arier. Da brauche ich sozusagen gar nicht, der Faschismus fängt nicht beim sozusagen schlimm zu werden in der negativen Abteilung, dort wo er die Leute umbringt, weil er sagt, die kann ich für einen Arier nicht brauchen. Das ist ja nur die Konsequenz aus dem, was er sagt, was er aus alle seine Lieblingsbürger machen möchte. Das ist ja eine Kampfansage des Staats an die ganzen Lebensumstände seiner Bürger und an das Leben letztendlich von denen. Siehst du, man wollte nur andere Ergänzungen hören. Das ist nicht unmittelbar das, aber wieder die Vorstellung, dass Rassismus irgendeine Variante von sehr komplizierten Vorurteilen, zum Teil unbewusster Natur sind, zum Teil tief sitzend in irgendwelchen Hirnschichten. Und als Konsequenz gilt es ja auch als antirassistisches Gebot oder als antirassistischer Praxis, dass man mit Bezeichnungen wie Neger und Zigeuner sehr vorsichtig umgeht. Weil, wenn man so Worte benutzt, da werden völlig grundlos negative Einstellungen transportiert, da werden negative Wertungen über die Neger und die Zigeuner Vorurteile Umlauf gebracht, Vorurteile von mir aus, und wenn man nicht sehr aufpasst, dann, man weiß eigentlich nicht warum, dann könnte es sein, dass aus diesen negativen Einstellungen, für die es überhaupt keinen Grund gibt, eine negative Praxis folgt. Und darum muss man eben sehr, sehr, sehr aufpassen mit der Wortwahl. Jetzt hat sich eingebürgert, dass man statt Zigeuner Roma sagt, oder Rom, was angeblich, habe ich auch irgendwo gelesen, unter Umständen auch wieder Diskriminierung ist, weil der Rom, das ist nur der männliche Erwachsene. Und wenn man Roma sagt, dann kann man die Frauen und Kinder nicht fragen, das wollen wir auch nicht. Ne? Beziehungsweise wenn man Roma und Sinti sagt, dann sind das nur Teile derer, die früher mal Zigeunerkassen haben, weil das sind nur bestimmte Sippschaften und da diskriminiert man oder schließt man wieder andere aus und. Ist ja wurscht, die Umbenennung hat jedenfalls geklappt und man merkt da, was die Leute davon haben. In Ungarn waren die dortigen Zigeuner, die darf man deswegen so nennen, weil die Eltern sind in Ungarn selber so. Die waren einigermaßen beschäftigt im realen Sozialismus und haben seinerzeit so rumgeruchelt, mehr schlecht als recht. Die Einführung der Demokratie und der Marktwirtschaft hat dazu geführt, dass die mehr oder weniger rausgeschmissen worden sind, beziehungsweise bei der Stilllegung der Betriebe dann einfach nicht mehr drangekommen sind. Das sind 80% sind arbeitslos. Das sagt sogar die Frankfurter Allgemeine, das kann nicht an ihnen liegen, sagt die, weil die waren so, was nicht, 80-85% vorher beschäftigt und jetzt ist der gleiche Prozentsatz arbeitslos, das wird also nicht an denen liegen. Jedenfalls, das hat die ungarische Wirtschaft und Gesellschaft hingekriegt und jetzt mehren die eingeborenen Ungarn damit, oder zumindest Teile davon, Anti-Zigeuner und positiven Ungarn. Rassismus, also das ist das Kunststück. Nicht zuerst die Leute ausschmeißen und dann mit den Fingern auf sie zeigen, was das für welche sind. Das muss man dann mal zusammenbringen. Und die Geschichte in Frankreich ist ja auch noch in Erinnerung, da sind im Osten eben Millionen Existenzen zerstört worden und dann haben sich tatsächlich welche aufgemacht. Und voriges Jahr sind die in Frankreich ja dann aufgeflogen. Da hat ihnen die ganze Umbenennung nichts genützt. Die sind halt dann als Roma enttarnt worden und sind dann in einer, sogar nach dem EU-Recht, weil das sind ja europäische Bürger, rechtlich angeblich fragwürdigen Aktionen irgendwo nach Rumänien oder so zurückdeportiert worden. Das heißt, jetzt sind die Roma genauso negativ akzentuiert, wie es vorher die Zigeuner waren, und die Umbenennerei hat eben genau dieses gebracht, dass man jetzt die Roma verachtet und jeder die Zigeuner, oder jeder die, wie sie halt wo heißen. Auch da, das ist wieder der Form von es nicht kapieren oder es nicht wahrhaben wollen, die Vorstellung, wenn man die verkehrten Bezeichnungen benutzt, dann stempelt man damit die so Bezeichneten ab und das könnte negative Konsequenzen haben, auch wenn kein politisches, ökonomisches oder sonstige anderes Interesse irgendwo am Werk ist, sondern da, ja, ich weiß nicht, da verselbstständigt sich die negativ aufgeladene Bezeichnung und dann gehen die Leute auf einmal auf die Zigeuner los. Das ist eigentlich der Ethnologie. Heutzutage würde ich den Begriff Rasse benutzen und heute wird von Ethnien geredet. Ich bin jetzt gar nicht so ganz klar, was damit gemeint ist. Ob das einfach dasselbe ist und ein anderes Wort dafür ist. Ja, das ist die andere Seite des Antifaschismus, dass man halt bestimmte Bezeichnungen besser vermeidet und dann dasselbe anders formulieren muss. Ja, man kann ja generell sagen, wie das dem ersten Teil vorgeht, mit der Definition haben sie es überhaupt ein bisschen schwer, ne? Mit der Definition gibt es überhaupt Schwierigkeiten, nicht? Wenn man beim Völkerrecht nachschauen muss. Also, ja, gut. Das ist überhaupt. Es verflüchtigt sich halt ein bisschen der Gegenstand, wenn man sagt, Rassismus ist, wenn man irgendwelche Differenzen festlegt. Na, dann hält man halt eine Differenz fest. Wenn man irgendwas bewertet als gut oder schlecht, na, dann tut man das halt. Oder wenn man was verallgemeinert oder wenn man festlegt, da ist was Allgemeines da und das auch noch begründet. Wenn ich sage, die Kapitalisten beuten die Arbeiter aus, Rassismus verdächtigen. Ne? Weil da wird unterschieden, da wird bewertet und da wird dann auch noch das als guter Grund für den Aufstand. Im Wesentlichen zielt das nur in eine Richtung, wenn man es jetzt formal macht, weiß man nämlich nicht, was das soll. Ne? Ja. Jeder weiß in der sozialen Marktwirtschaft, dass es Unterschiede zwischen den Leuten gibt, ist nicht prinzipiell in Frage gestellt, dass das so sein soll. Wie die Unterschiede hergestellt werden, über das Eigentum und wie man mit dem umgeht oder wie man von dem benutzt wird, das ist auch niemand ein Geheimnis. Die Resultate, die jetzt die Konkurrenz täglich schafft, diese völlig unterschiedlichen Lebenssituationen von Leuten und eingebunden sind in diese Ökonomie, da sagt da jeder dazu, im Wesentlichen geht das in Ordnung. Jeder, das, was jeder hat, das verdient er auch. Das bezeichnet niemand als Rassismus. Wenn er der Meinung ist, dass sie alle faire, und das kann man dann philosophieren, Ausgangsbedingungen gehabt hat, dann gehen die Unterschiede in Ordnung in der Demokratie. Was man aber nicht machen darf, das wäre dann faschistisch, rassistisch und so weiter, dass man zu den Unterschieden auf die Gruppen, die schlechter dasteht, das weiß ja jeder, dass man die dann sozusagen beschimpft und sagt, die waren minderwertig. Ja. Man darf zu einem Behinderten nicht sagen, du Köppel, weil man damit ausdrückt, du bist minderwertig. Der darf sich aber auch nicht darüber beschweren, dass er darüber in der Konkurrenzgesellschaft einen ziemlichen Nachteil hat, den man keiner aufwiegt, außer mit ein paar Sozialstaatsbeiträgen, von denen man nicht lustig leben kann. Ne? Der Frag spinnt also ein Diskriminierungsverbot ironisch weiter. Außerdem darf niemand wegen seines Erfolgs oder Misserfolgs in der schulischen Konkurrenz oder auf dem Arbeitsmarkt, beziehungsweise in der Arbeit selbst, benachteiligt oder bevorzugt werden. Unterschiede in Leistung und Erfolg dürfen keinerlei Einfluss haben auf den Umfang der den Menschen hierzulande zuständigen Mittel der Lebensgestaltung. Die werden nach Interesse und Bedürfnis verteilt. Ja. Keine Sau sagt, dass man diskriminiert ist, wenn man sich aus Geldmangel irgendwas nicht leisten kann. Das ist doch hier die natürliche Ordnung der Dinge. Nicht? Das ist halt so. Das ist quasi das, wie es naturgemäß zugeht. Wenn man sich was leisten will, muss man es verdienen. Und wenn nicht, dann nicht. Aber von Diskriminierung dürfen wir hier nicht sprechen. Oder von Benachteiligung. Also alle Benachteiligungen und Schädigungen, die in der bürgerlichen Gesellschaft die hier in der bürgerlichen Gesellschaft notwendig sind, die gelten dann halt auch als entweder unvermeidlich oder sogar verdient. Weil die Menschen sind dann einmal manchmal gleich, wenn es die Menschen richtig genießen. Manchmal sind es von Natur aus wieder verschieden, nämlich was Begabung und Talent betrifft. Und insofern ist es dann auch wieder nur natürlich, dass es manche zu viel bringen und manche zu wenig, weil in der Konkurrenz stellt sich nicht raus, was in jedem drinnen steckt. Das ist sozusagen der anerkannte Rassismus, im Unterschied zum Gerichteten. Ja, und das ist wieder der funktional ist für die Konkurrenz. Während dem anderen wird immer vorgeworfen, er sei dysfunktional. Ja. Ist ja der, passt. Etwas makabere Erinnerung daran, dass ich nach dem Ende der Apartheid für sehr viele Schwarze in Südafrika nichts geändert hat. Aber das Ganze, was die dort an Lebensführung zusammenbringen, ist halt kein Skandal mehr, weil die nicht mehr durch die Rasse einsortiert werden in Armut, sondern durch die Klasse. Wer kein Eigentum hat, zur Überbevölkerung zählt, dem geht es jetzt genauso schlecht wie früher, schlecht wie vorher. Aber es ist halt die korrekte Art. Ich die Leute auf Arm und Reich verteilt werden, aber nicht die verkehrte Art, wie früher. Und der Heider hat in Südafrika bemerkt, nachdem die Apartheid-Regierung abgeschafft worden ist und Schwarze die Regierung stellen, hat er bemerkt, da geht es denen genauso schlecht wie vorher, den meisten Schwarzen, und hat den Schluss gezogen. Also die Schwarzen sind selber schuld, weil wenn sie sich selber regieren, dann bringen sie auch nichts zusammen. Man könnte allerdings auch einen anderen Schluss daraus ziehen, wenn es denen dort so schlecht geht, liegt es vielleicht nicht an der Hautfarbe der Regierung, sondern an dem System, das die regieren. Und in Südafrika haben sie bekanntlich die Eigentumsverhältnisse, mit dem, dass jetzt schwarze gleichberechtigte Staatsbürger teilnehmen dürfen, nicht geändert, weil da ist niemand was weg, nur noch ein oder unverteuert oder sonst was, sondern der Staat hat irgendwas Sozialpolitik angefangen. Aber das ist etwas anderes. Also du stößt die Eigentumsverhältnisse, die die Armut verursachen, in Frage, also du wechselst der Mannschaft aus, gegen welche die meinen, unsere müssen das sein. Ne? Und deswegen geht es auch den Schwarzen in den USA nicht besser, seit der Obama dran ist, das hat mit der Hautfarbe nichts zu tun. Ich könnte ein aktuelles Beispiel einbringen, da bricht doch her, wo wir einen alten Anarcho getroffen. Und der hat mir gesagt, er hat heute einen Gegenstand im Zigarettenradio gehört. Ich weiß nicht, was da. Und er musste abdrehen, weil er so auf das N-Wort verwendet. Und er hat gesagt, wie wisst ihr, was mit dem N-Wort? Das N-Wort? Das ist das N-Wort? Mega, das ist ja mega. Also zeigt mir politische Gerechtigkeit. Das ist ja vorher angesprochen. Hast. Aber wenn man verwendet bestimmte Wörter nicht, wenn man die ausspricht, dann ist man schon rassistisch oder wertet die Leute schon ab, wenn man Neger sagt. Die haben halt, also darf ich das Wort, also ein Wort eingebracht. Ich habe schmunzeln müssen, aber wie das doch, das ist gerade jetzt passiert. Das ist ein Beispiel für die politische Korrektheit. Ja. Also darin besteht der Antirassismus heute, dass man auf Wort zu hören. Das würde mich nochmal interessieren, wie sowas argumentiert wird, sofern das überhaupt versucht wird. Weil die andere Schiene ist Pflicht, aber die heißt, das ist eine Beleidigung. Ja, von mir aus dann sind die Leute halt beleidigt. Wenn es leider nichts ist, kann man das Wort auch gern vermeiden. Aber ist es das? So wie es ich kenne, ist es. Ist halt schon die Unterstellung, dass man da, ohne es zu wollen, ohne es absichtlich zu forcieren, eine feindliche Einstellung in Umlauf bringt, die dann möglicherweise dann dazu führt, dass er in der Disco rein darf. Oder doch nicht. Aber es wird doch gar nicht mehr argumentiert, sondern du deklarierst dich. Ja. Du deklarierst dich über die Verwendung des Wortes oder nicht Verwendung. Ja. Ja, und damit du es nicht bloß eine beleidigende Bezeichnung durch eine andere ersetzen, sondern damit sagst du, indem ich jetzt diesen benachteiligten Gruppen einen neutralen Namen gebe, damit, das ist unterstellt, wenn ich mich darauf oder nicht vorenthalten, damit ist aber dann auch alles erledigt. Ein Neger leidet darunter, dass ein Neger genannt wird, und wenn ein Schwarzer genannt wird, geht es ihm zwar überhaupt nicht besser, es interessiert sich kein Schwein dafür, wie die soziale Lage, was weiß ich, der Schwarzen in den USA ist. Wer sich dafür interessiert, weiß, dass sich an der nur sehr wenig bis gar nichts geändert hat, über das, dass die Bezeichnungen für sie einklagbar bei jedem Bundesgericht geändert worden sind. Überhaupt nichts. Aber ihnen ist damit ein Bärendienst erwiesen worden, damit sollen sie aber die Klappe halten, wenn irgendeiner auf die Idee kommt, die soziale Lage ist eine Frage des Eigentums und nicht eine Frage der Anerkennung. Ja, da reden wir halt von was anderem, ja. Da geht es dann um, und ich denke, das Gefühl, ist ja, um die Würde. Und unser einer so ein Wort polemisch verwendet, um darauf aufmerksam zu machen, dass in dem Wort ja nicht der Schaden für diese Menschen liegt, sondern dass die das andere verwenden, so tun, als wäre damit alles in Ordnung. Da will man halt nicht einmal mehr die Polemik verstehen, sondern sagt dann der das polemisch verwendet, ist eigentlich er der Schuld da ist, dass ich so schlecht bin, in letzter Konsequenz. Und dass das keine, diese, wenn das Radio abdreht, dass das nicht das Resultat einer Auseinandersetzung mit dem Inhalt dieses Vortrags war. Das merkt man daran, wenn man die Gegenprobe macht. Das ist mir noch nie passiert, dass wenn man statt des Wortes Neger das korrekte Wort verwendet, dass dann ein muntes Zustimmen auf die Inhalte einsetzen wird, nachdem man das einfach nur noch gefehlt. Das ist doch immer umgekehrt. Das ist quasi der Beleg dafür, dass sich der Autor oder der Vortragende unglaubwürdig gemacht hat. Weil sich überhaupt schon dadurch, dass er sich nicht an die politischen korrekten Vorschriften hält, zeigt, dass er sowieso keine guten Absichten hat. Das ist eine nähere Befassung mit dem, was er davor gesagt hat, dass er wohl ganz offenkundig, für jedermann ersichtlich, nicht irgendetwas ist, was dafür spricht, man müsste dem Neger was Schlechtes tun, gar nicht mehr auseinandergehen. Das findet nicht statt. Du kannst davor ausgeführt haben, was du willst, das ist zu Ende, wenn du Neger verwendest, zumindest in manchen. Ja. Umgekehrt kannst du jede Gemeinde über die sagen, wenn du das korrekte Wort suchst. Vielleicht sogar das. Wenn jemand zum Beispiel den Südafrikaner dafür gratuliert, dass er es als Schwarzer endlich geschafft hat, einen ganz normalen kapitalistischen Betrieb, so wie er auch nach der Regierung funktioniert, hinsichtlich der Sortierung der Leute hinbekommen hat. Du hast ihn einer einzigen Gemeinheit empfohlen, aber du hast halt gesagt, das ist für die Schwarzen. Für die Schwarzen. Das war damals die Kritik, dass man gesagt hat, da geht es nicht so demokratisch-rassistisch so wie hier. Hier können die Leute nämlich nicht ihre Freiheit entfalten, können in der Schule die Position erreichen, wie das hier doch, sag mal, menschengemäß vonstatten geht. Denen kann man nichts Besseres wünschen, als dass sie endlich auch so Betriebe haben wie hier, also was jetzt die Sortierung angeht, der Leute, die Hierarchie, dass denen zu wünschen wie hier. Man wünscht ihnen Inhalt nach der Gemeinheit, aber sagen wir, das ist halt nur für die Schwarzen. Das Problem bei dem Gegenwort scheint mir zu sein, das ist einfach ein anderes Thema, das der hat. Ja. Weil er sagt ja, wir haben jetzt eine sprachliche, höfliche Verbeugung vor dem Schwarzen und legen also immer nehmen und drückt damit sozusagen aus, dass ein Waffenstück, nicht Waffen, aber ebenfalls die Aussage, ich diskriminiere dich nicht wegen deiner Hautfarbe. Ja. Das ist sozusagen also ein Politiker zu jenen Guten, die das gern tun. Ja. Dabei ist die Hausfarbe gar nicht der Grund der Diskriminierung. Ja. Ist es ja gar nicht besser. Jetzt ist es insofern eine Themaverfehlung, wenn ich sage, Neger, dann kommt nichts anderes erreicht, als dass der beleidigt ist und in hier einer kennt, der quasi zu dieser guten Gruppe nicht dazugehört. Das ist die Schwierigkeit dabei. Dass man damit weder noch irgendwas, wenn du sagst, das Gegenbeispiel ist anders verstanden, wenn man es anders sagt oder nicht, ja, kann man es aber nicht sagen, weil er hört auf dieses Wort, solange er nicht den Gedanken versteht, dass die Diskriminierung nicht die Hautfarbe der Grund ist, wird er einfach nicht mehr zuhören, wenn du das Wort verwendest, das Gegenwort. Das ist sozusagen eh schwer, also in dem Fall eine, um es abzuleiten, wie man das jetzt am besten formuliert. Aber es ist ein wunderbarer Interfehler. Ja. Ich habe halt nach wie vor den Verdacht, dass eine falsche Theorie dahinter steckt, die ungefähr so geht. Zuerst nimmt man denen die Würde und dann glaubt man, man kann sich alles erlauben gegenüber den schwarzen Negern. Und das geht an Südafrika vorbei und das geht an der Sklaverei vorbei. Das ist die Vorstellung, oder es gibt ja auch welche, die wollen Rassismus damit bekämpfen, dass sie Ergebnisse der Genforschung bringen und sagen, die Menschen unterscheiden sich genetisch kaum. Muss man auch sagen, mag sein oder nicht sein, ist aber eine Verfehlung. Das war nicht eine falsche Theorie, ob es jetzt natur- oder sozialwissenschaftlich ist, die die Leute zu Sklaven gemacht hat oder die in Südafrika nicht als Vollwertbürger anerkannt wird. Das ist nicht der Witz, ne, sondern aber wenn man es damit widerlegen will, ist ja offenbar scheint ein diffuses Bild so vorhanden zu sein, wenn man, also mit der Unhöflichkeit fängt es an und mit KZ hört es aufbringen oder so. oder Pennsylvania. Ja, und da ist schon richtig, wenn jemand solche Fragen aufwirft, dann ist er. Ist man halt vom Thema schon sehr weit weg. Ja. Man kann das ja auch umdrehen. Also wenn die mit der Info schon kommen und sagt, und wenn wir jetzt dann feststellen würden, dass es doch genetische Unterschiede gibt, ja, ja, hätten wir die Rassisten recht. Tja. Übrigens, es gibt Unterschiede. Es gibt, und da musst du nur die NBA anschauen. Ich meine, das ist die Krankheit des weißen Mannes. Der weiße Mann hat keine Sprungkraft. Wie der LeBron James oder Dwayne, die heben außerhalb der Zone ab und schnalzen den Ball in einem Dunking rein. Das bringt kein Weißer, ist halt so. Ich weiß auch nicht, was daraus folgt, außer wie die Mannschaften halt aufgestellt werden. Nicht einmal Larry Bird, die Legende der Boston Celtics, die können nicht springen. Das ist so. Ja. Und was soll man jetzt machen? Ja. Aber als besonders sorgfältiger Rassismusforscher begebe ich mich auf dünnes Eis, weil ich habe eine Differenz festgestellt. Ne? Kann ich die Differenz auch nur werten? Die kennen halt das Basketball und die kennen es nicht. Au, mein